50 languages. 72. 72. Etwas müssen. Etwas müssen. Müssen. Müssen. Ich muss den Brief verschicken. Ich muss den Brief verschicken. Ich muss das Hotel bezahlen. Ich muss das Hotel bezahlen. Du musst früh aufstehen. Du musst früh aufstehen. Du musst viel arbeiten. Du musst viel arbeiten. Du musst pünktlich sein. Du musst pünktlich sein. Er muss tanken. Er muss tanken. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto waschen. Sie muss einkaufen. Sie muss einkaufen. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wäsche waschen. Sie muss die Wäsche waschen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten.